Texte verstehen. Übung 1a. Hören Sie das Gedicht und lesen Sie mit. Manfred Eichhorn, Familienleben. Ich nahm Ihre Hand und wir versprachen uns ein gemeinsames Leben. Nun treffen wir uns noch zweimal täglich an der Haustür, wenn ich zur Arbeit gehe und sie von der Arbeit kommt und umgekehrt. Es kommt uns schon seltsam vor, wenn wir uns dabei duzen.